Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Das Leben ist geschenkt und es wurde mir erstellt. Dazu kam ich auf die Welt, ganz egal ob's mir gefällt. Manche sagen, dass es Gott war und es sei kostbar. Ob nun als Opfer oder doch als Rockstar. Ob mein Aussehen ausgehend tauglich war, ob ich auch den Ausweg auf mich nahm. Ich kann einfach nichts dafür, aber jeder feiert sich. Du schießt an der Tür, kriegst die Angst und verschleierst dich. Andere sie gaffen auf Klamotten und den Gang. Was ist nur passiert? Keiner zieht an einem Strang. Sowas brauch ich nicht, nein, denn ich bleibe stolz. Ich hab mehr im Gehirn als die meisten dieser Prolls und zeige es in Texten, keiner will es sehen. Doch gebe es zum Besten, keiner will's verstehen. Trotzdem seh ich Regenbogenstreifen über mir. Kein Problem dieser Welt macht aus mir ein Tier. Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht? Ab wann sie steht? Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Jeder an Silvester sagt guten Rutsch, doch wir wissen alle, jedes Jahr geht mehr als vorher futsch. Oder wenn man's nicht trifft, sagt jeder, na wie geht's? Die Antwort ist gut, so ist es unterwegs. Aber keinen interessiert's, wenn ich sage, mir geht's schlecht. Dann muss ich erzählen, doch ich will da einfach weg. So ein scheiß Dreck, dass in mir der böse Geist steckt. Dass ich mich von ihm erlöse, keinen Zweck. Wer den Geist weckt, der bleibt weg oder schreit jetzt, ich weiß es. Manchmal ist es schwer und ich scheiß das. Wegen auf die Mehrheit, die mir vorschreibt, was ich zu tun hab. Ob ich das, was ich mach, für die Leute gut mach. In erster Linie tu ich's für mich. Wenn es dir gefällt, ja, dann tu ich's auch für dich. Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht? Fragst du dich auch jeden Tag, wie sich die Erde dreht? Wie lang's noch geht, ab wann sie steht?